23. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Boris Greff. Weihnachtslied von Christian Fürchtegott Gellert. Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Sein wird in aller Welt gedacht. Ihn preise, was durch Jesum Christ im Himmel und auf Erden ist. Die Völker haben dein geharrt, bis dass die Zeit erfüllet ward. Da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich, seinen Sohn. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Damit der Sünder Gnad erhält, erniedrigst du dich, Herr der Welt, nimmst selbst an unserer Menschheit teil, erscheinst im Fleisch und wirst uns heil. Dein König Zion kömmt zu dir. Ich komm, im Buche steht von mir, Gott, deinen Willen tu ich gern. Gelobt sei, der da kömmt im Herrn. Herr, der du Mensch geboren wirst, Immanuel und Friedefürst, auf den die Väter hoffend sahen, dich, Gott Messias, bet ich an. Du, unser Heil und höchstes Gut, vereinest dich mit Fleisch und Blut, wirst unser Freund und Bruder hier, und Gottes Kinder werden wir. Gedanke voller Majestät, du bist es, der das Herz erhöht. Gedanke voller Seligkeit, du bist es, der das Herz erfreut. Durch eines Sünde fiel die Welt, ein Mittler ist's, der sie erhält. Was zagt der Mensch, wenn der ihn schützt, der in des Vaters Schoß sitzt? Jauchzt himmelt, die ihr ihn erfuhrt, den Tag der heiligsten Geburt, und Erde, die ihn heute sieht, sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied. Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Sein wird in aller Welt gedacht. Ihn preise, was durch Jesum Christ im Himmel und auf Erden ist. Ende von Weihnachtslied von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen von Boris Greff.